Schönste dort am Neckarstrand. Die grünen Reben hügel schauen ins Tal von hoher Felsenwand. Es ist das Land, das mich gewahrt, wo meiner Väter Wiege stand. Drum sing ich heut und immer da, das schöne Schwaben ist mein Heimatland. Kennt ihr das Land in deutschen Grauen, mit Wald und Flut so reich begrenzt, wo auf den weiten reichen Auen im Sonnenschein die Ähren glänzt? Es ist das Land, das mich gebar, wo meiner Väter Wiege stand. Drum sing ich heut und immer da, das schöne Schwaben ist mein Heimatland. Kennt ihr das Land im deutschen Gauen, wo Tann und Efeu immer grün? So starke Männer, edle Frauen, in deutscher Kraft und Zinke blühen. Es ist das Land, das mich gewahrt, wo meiner Väter Wiege stand. Drum sing ich heut und immer da, das schöne Schwaben ist mein Heimatland. Drum sing ich heut und immer da, das schöne Schwaben ist mein Heimatland.